Mädchen wohl alle Tage ins Gras. Es folgt ein junger Reiter ihr aller Tage nach. Es folgt ein junger Reiter ihr aller Tage nach. Der Reiter breit seinen Mantel wohl in das grüne Gras. Er bat das junge Mädchen, dass sie zu ihm saß. Er bat das junge Mädchen, und dass sie zu ihm saß. Es folgt ein junger